Ich will mich durch das Thema arbeiten anhand von 8 Fragen. Im ersten Teil ging es um nochmal zu beleuchten etwas, was ist denn das überhaupt Kapital und Arbeit und wie sieht es aus mit dem Widerspruch oder auch wie groß ist der Widerspruch. Und der zweite Teil soll sich aber auch über nachhaltige Auswege drehen, weil ich schon lange nicht mehr zufrieden bin mit Vorträgen, die nur analysieren. Die sind absolut notwendig, aber in dieser Krisensituation sollte man sich zumindest bemühen, ein bisschen auch nach Auswegen zu suchen und die Frage, was denn zu tun wäre, wenigstens allgemein ein bisschen zu beantworten. Das will ich im zweiten Teil versuchen. Ersten Teil, Kapital und Arbeit. Da habe ich dann 4 Fragen. Zum einen will ich nochmal diese These beleuchten, auch ein bisschen historisch, wonach hinter dem Faschismus das Kapital steht. Das geht dann über zu der Frage, was ist denn eigentlich Kapitalismus? Und ich werde noch begründen, warum ich das Wort so betone. Im dritten Teil bin ich etwas mehr darauf eingehen, wie analysieren wir denn die Gesellschaft, in der wir leben, am besten? Wenn wir sie eine Klassengesellschaft nennen oder möglicherweise ist es auch besser oder geht es tiefer die Analyse, wenn wir sagen, es handelt sich um eine Warengesellschaft. Und im vierten Teil will ich dann noch ein bisschen auf das Interesse von Arbeiterinnen, auf die Interessenlage eingehen von Arbeiterinnen in diesem Kapitalismus. Da habe ich unter die Überschrift gestellt, gemeinsames Interesse oder Konkurrenz? Fragezeichen. Also hinter dem Faschismus steht das Kapital? Fragezeichen. Und das ist ein Plakat aus der frühen Weimarer Republik von der KPD. Man sieht hier also den klassenkämpferischen Proletarier, natürlich rot, der das ganze Geschmeiß aus Kapitalisten und Bourgeois und reaktionären Politikern in den Abgrund tritt. Die KPD, die also große Reden gehalten hat über die revolutionäre Arbeiterklasse, für die Klassenkampf das große Thema war. Ja, hier ein Zitat, man könnte hunderte bringen, von Ernst Hellmann, dem legendären Führer, dann in der Endphase der KPD, in der Endphase der Weimarer Republik. Er spricht also von den Metallarbeitern, die die Grundlage für die großen revolutionären Klassenkämpfe und für die Voraussetzung für den Sieg, für den Durchgang des Sieges der Revolution geschaffen haben und so weiter. Also das war das Bild von der Arbeiterklasse, von der revolutionären Arbeiterklasse und Klassenkampf. Und das war das andere. Wie ist man auf den Faschismus dann eingegangen? Wie hat man den Faschismus erklärt? Und das ist auch im selben Jahr 32, ist dann die berühmte Collage von John Hartfield in der Arbeiter Illustrierten Zeitung, der Sinn des Hitlergrußes, Millionen stehen hinter mir. Also wenn Hitler sagt, Millionen stehen hinter mir, dann ist das natürlich in Wirklichkeit nur das große Kapital, das die Faschisten, die Nazis sponsert. Also das war das Bild, auf der einen Seite die revolutionäre Arbeiterklasse und der Klassenkampf und auf der anderen Seite der Faschismus, der eigentlich nur vom großen Kapital gesponsert wird. Nun war das aber, wie wir wissen, ein bisschen anders. Es standen Millionen hinter ihm. Es standen Millionen Menschen hinter ihm und es wurden auch nach der Machtergreifung immer mehr. Immer mehr. Das System hat sich sehr stabilisiert und die ersten Zweifel bei einigen kamen erst mit Stalingrad und den Bombennächten. Das war aber nicht geplant. Das war nicht geplant. Millionen standen hinter ihm. Nun, die KPD hat versucht, so viel zu ihrer Ehre noch dann gegen die Machtergreifung durch die Nazis einen Generalstreik auszurufen. Das ist ein Flugblatt. Man will die KPD verbieten, legt die Betriebe still, Massenstreik und so weiter. Das ist ein Flugblatt vom 30. Januar 1933. Naja, das war ehrenhaft, aber man muss dazu sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. In einem einzigen kleinen schwäbischen Dorf, fast Kleinstadt, nämlich in Mössingen, hat das funktioniert. Daran erinnert man immer, das ist auch gut so, daran zu erinnern, weil immerhin. Aber wenn man daran erinnert, sagt man natürlich gleichzeitig, dass es nirgendwo sonst funktioniert hat. Die KPD, die große revolutionäre KPD, die von Sowjetdeutschland geredet hat und Klassenkampf und von der bevorstehenden Revolution, war in kürzester Zeit ziemlich weg vom Fenster. Einige haben Widerstand gemacht, Ehre ihrem Andenken, wirklich Ehre ihrem Andenken, aber zur Wahrheit gehört auch, dass sie das mit nennenswerter Resonanz in der Bevölkerung gemacht haben. Es hat keine nennenswerte Resonanz in der Bevölkerung gefunden. Weitgehend unbekannt ist, dass in diesen 12 Jahren in einem Teil Deutschlands eine vollkommen freie Alternativwahl stattgefunden hat, die sämtlichen Kriterien der formalen Demokratie entsprochen hat, auch unter internationalen Wahlbeobachtern, und das war im Saarland. Versailler Vertrag hatte das Saarland einen Sonderstatus, so zwischen Deutschland und Frankreich irgendwie, und da wurde festgelegt, dass 15 Jahre nach dem Versailler Vertrag die Bevölkerung des Saarlands abstimmen kann, ob sie diesen Sonder-Saar-Status behalten will oder ob sie nach Frankreich will oder ob sie zu Deutschland will. In einer vollkommen freien Alternativwahl haben sich nach zwei Jahren Hitler-Deutschland 90% der Deutschen im Saarland für den Anschluss an Hitler-Deutschland entschieden. Es waren knapp 10% wollten den Saar-Status und ganz wenige wollten zu Frankreich kommen. Bei einer Wahlbeteiligung von 97%. Das waren die Deutschen und das war nicht nur im Saarland so. Da hat damals die Neue Zürcher Zeitung der Wille des Saarvolks zurück ins Reich. Ja, stimmt, das war der Wille. Das ist so. Nochmal, also ganz viele, die Stimmzahl nochmal angegeben, ganz viel, 98% Wahlbeteiligung. Millionen standen hinter ihm. Und nun musste die KPD, die ja nun die stärkste kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion war, auf die man immer die Hoffnung hatte, dass in Deutschland nach der Russland die zweite sozialistische Revolution stattfindet. Nun musste die KPD und die ganze kommunistische Weltbewegung diese katastrophale Niederlage verarbeiten. Was ist denn da überhaupt passiert? Und dann tagte im Sommer 1935 in Moskau der 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale. Das war dann übrigens auch der letzte. Und da hat man nun versucht aufzuarbeiten, was ist da passiert. Und da hat man versucht zu definieren, was eigentlich dieser Faschismus ist. Und dann gibt es die berühmte Dimitrov-Formel, der heute manche immer noch anhängen. Georgi Dimitrov war damals der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale. Er hatte eine Autorität, er hat eine wichtige Rolle im Leipziger Reichstagsbrandprozess gespielt. Und er wurde später auch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Bulgariens und der erste Chef der bulgarischen Regierung nach 1945. Georgi Dimitrov hat also den Rechenschaftsbericht des Exekutivkomitees der Komintern gehalten und da definiert er nun den Faschismus wörtlich. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Zur Erklärung, chauvinistisch in dem Zusammenhang heißt extrem nationalistisch. So, nun könnte man an dieser Formel viel kritisieren. Zum Beispiel allein über den Begriff Finanzkapital. Das will ich alles mal außen vor lassen. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten und so weiter Elemente des Finanzkapitals. Die offene terroristische Diktatur? Ja, für wen? Für wen war das eine offene terroristische Diktatur? Für die paar Juden? Die paar Sinti und Roma? Die paar als solche erwischten Homosexuellen? Die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben? Ja, für die war es eine furchtbare offene terroristische Diktatur. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung waren denn das? Waren das alles zusammengenommen? Vielleicht 3-4%? Mehr waren das doch nicht. Für die große Mehrheit der Bevölkerung war das doch keine offene terroristische Diktatur. Ganz im Gegenteil. Das war das, was sie gewünscht haben, was sie bejubelt haben und was sie immer stärker unterstützt haben. Und nach 45 haben sie natürlich alle von nichts gewusst, aber sie haben sich verraten bis in die 80er Jahre hinein mit einem Spruch, mit dem auch ich groß geworden bin: Wir haben den Krieg verloren. Und damit haben sie bis in die 80er Jahre dokumentiert, dass sie sich natürlich damit identifiziert haben. Wenige haben gesagt, die Nazis haben den Krieg verloren, oder gar Gott sei Dank, die Nazis haben den Krieg verloren. Das gab es auch, aber es waren wenige. Der aller Standardsatz war: Wir haben den Krieg verloren. Und damit haben sie dokumentiert, dass sie sich damit identifiziert haben. So, und wenn wir ausgehend von diesem Rückblick uns jetzt mal weiter die Situation anschauen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren schon diese globale, autoritäre oder neue faschistische Welle, die auf der globalen kapitalistischen Krise beruht und der ideologischen Verarbeitung. Massenweise, weltweit reagieren Massen von Menschen rassistisch, sexistisch, antisemitisch und nationalistisch auf diese Krise. Wir haben es kaum mit faschistischen Parteien alten Stils zu tun, aber wir haben doch ganz große, auffallende Schnittmengen. Also zum einen dieses wahnhafte Weltbild, dann ein sehr hohes Gewaltpotenzial, die eindeutige, der Hass gegen alles, was nach Humanität und Menschenrechten riecht, und dann dieses Konstrukt vom Volk gegen die Volksfeinde und das Verhältnis von Fans und Führer. Das Problem sind ja eigentlich genau genommen gar nicht die Führer. Die gibt es ja gar nicht ohne die Fans. Die Fans machen die Führer. Und das, also diese großen Schnittmengen zum auch historischen Faschismus haben wir heute auf jeden Fall. Und zwar weltweit. Massenbasis. Diese menschenfeindliche Reaktion auf die Krise hat eine Massenbasis. Und das ist gar nicht so neu. Die FPÖ, von der wir also übermorgen wahrscheinlich erwarten dürfen, dass sie die stärkste Partei in Österreich landesweit wird, die FPÖ hängt Plakate auf: Euer Wille geschehe. Ja, es ist nicht gelogen. Es hat eine Massenbasis. Diese schlimme menschenfeindliche Reaktion auf die Krise hat Massenbasis. Ja, und da müssen wir uns einmal sehen, wie Arbeiter sich verhalten. Gerade Arbeiter wählen überdurchschnittlich viel AfD. Das zeigt jetzt die Stimmanteile der Arbeiter bei den Europawahlen von 2014, 2019 bis 2024. Man sieht, SPD, CDU geht permanent zurück und schon 24 liegt die AfD unter Arbeiterinnen bei 33%. Verdi Publik hat im April veröffentlicht Zahlen, wie Gewerkschaftsmitglieder wählen bei dieser Europawahl. Gewerkschaftsmitglieder, wo man ja doch davon ausgehen kann, dass sie etwas die bewussteren Teile der Arbeiterschaft oder Arbeiterklasse sind. Aber auch da sieht man schon, dass selbst unter Gewerkschaftsmitgliedern der Stimmanteil für die AfD höher war als in der Gesamtbevölkerung. Also nämlich 18,5% statt 15,9%. Landtagswahl in Thüringen, 49% bei Arbeitern. 49%. Und das Kapital? Fragezeichen. Das ist hier eine Umfrage vom IFO-Institut unter Kapitalistinnen, Unternehmern. Wie schätzen Sie die Folgen der Wahlergebnisse der AfD ein für sich selber, für die Wirtschaft? Völlig anderes Bild. Extrem negativ. Sowohl für den Wirtschaftsstandort, Investitionssicherheit, Attraktivität für Fachkräfte. Die Kapitalisten schätzen den Erfolg der AfD extrem negativ ein. Das ist auch logisch. Die AfD bekommt kaum große Spenden. von Kapitalistinnen und Unternehmerverbänden. Es ist die bekannte CDU, CSU, SPD, dann geht es immer weiter runter. Grünen kriegen auch nicht so viel und die AfD kriegt am wenigsten. Das hat Gründe. Das hat Gründe. Gar Unternehmerverbände wenden sich an die Öffentlichkeit, warnen vor den wirtschaftlichen Folgen einer starken AfD. Das machen sie natürlich nicht aus Menschenliebe, sondern weil sie an ihren Interessen orientiert sind, ist doch klar. Und ihre Interessen sagt, wir sind auf internationale Zusammenarbeit angewiesen, auch auf gezielte Zuwanderung, ökonomisch zwingend. Sonst, schreiben sie jetzt nicht, aber ist klar, sonst wird es nicht mehr mit unseren Profiten. Das sind Kapitalisten, die machen das aus ihrem Interesse aus, klar. Also, sie flehen fast die Arbeiter an. Bitte wählt nicht die AfD, ihr gefährdet eure Arbeitsplätze. In der Situation sind wir heute. Und dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden, was den Kapitalismus eigentlich ist. Ist das einfach nur die Herrschaft von den Gierigen da oben oder ist das ein bisschen komplizierter? Und ich sage Kapitalismus bewusst so, weil ich denke, diejenigen, die gegen diesen Ismus sind, sollten auch ein bisschen was vom Kapital verstanden haben, nämlich dem, was diesem Ismus den Namen gibt. Und deswegen betone ich das immer so. Einfach so gegen Kapitalismus ist ja gut und schön, aber vom Kapital sollte man auch ein bisschen was verstanden haben. Deswegen noch mal ein bisschen was über den Kapitalismus. Das ist eine Grafik, die leicht erkennbar, frühes 20. Jahrhundert. Die soll also den Kapitalismus darstellen. Unten sind die schuften müssen und dann geht es immer weiter hoch, darüber leben sie dann gut und lassen sie es gut gehen und dann ist da noch der Staat und die Polizei und die Pfaffen damals noch und so. Also das ist ungefähr Kapitalismus. Nun verwendet heute niemand mehr diese Grafik, aber nicht wenige Leute haben im Grunde genommen bis heute das Bild, dass das eigentlich Kapitalismus sei, damit sei, erklärt zwischen unten und oben und Ausbeutern und Ausgebeutern, Reich und Arm, damit sei eigentlich hinreichend Kapitalismus erklärt. Und das Problem ist, dass das ja nicht falsch ist. Es ist aber nur die halbe Wahrheit. Und wer nur die halbe Wahrheit weiß, der liegt halt ganz falsch. Und das genau ist das Problem. Im Kapitalismus gibt es natürlich oben und unten. Es gibt skandalöse Ausbeutung, es gibt Arm und Reich, es gibt Ausgebeutete und Ausbeuter, es gibt Mächtige und Ohnmächtige, ja, es gibt auch Klassen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber, und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, Kapitalismus ist deswegen trotzdem kein System personeller Herrschaft. Das ist historisch neu in der Menschheitsgeschichte, dass es eine Herrschaft gibt, die nicht personell ist. Da haben es die Bauern im Mittelalter einfacher, die konnten sagen, da oben auf der Burg verprassen sie uns, die sind schuld. Ja. Und das ist historisch neu, der Kapitalismus, ein System, das eine systemische Herrschaft errichtet über die Menschen. Das kann man an vielen Beispielen deutlich machen, ich kann das ja auch nur anreißen, das ist eigentlich relativ schnell zumindest mal im Ansatz zu verstehen, diese systemische Herrschaft am Problem des Wachstums und des Wachstumszwangs. Wenn diese Wirtschaft, von der wir alle abhängen, so alle, nicht wächst, dann jammern alle, und zwar buchstäblich alle jammern. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite wackeln. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Die Politikerin jammert, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind. Und zwar jede, egal welche Partei, egal auch ob Diktatur oder Demokratie, alle jammern sie, wenn es kein Wachstum gibt. Und sie jammern nicht, weil sie etwa dumm wären, sondern weil sie klug sind. Weil sie genau ihre eigenen Interessen richtig einschätzen. Also wenn Kapital nicht wächst, dann herrscht eine gesellschaftliche Krise. Also nicht, Age, du böses Kapital da oben, schön, dass du in der Krise bist. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir selbst sind. Und das ist das Problem. Und deswegen schlage ich vor, vom Kapitalismus zu reden. Die Logik dieser Wirtschaftsweise hat vor vielen, mittlerweile Jahrzehnten, schon mal einen Spitzenmanager der Automobilindustrie auf den Punkt gebracht. Er hat einen genialen Satz gesagt, der war sich gar nicht klar darüber, wie genial der Satz ist. Es war genial, das war Ende der 70er. Auf einer Podiumsdiskussion wurde der gefragt, wissen Sie denn nicht, dass es viel zu viele Autos gibt und dass wir nicht immer noch viel mehr Autos produzieren können und irgendwann noch den Ostblock damals und irgendwann noch Asien, Lateinamerika, immer Afrika mit so vielen Autos zuschütten können, wie es heute schon in Westeuropa und Nordamerika gibt? Dann sagt er voll einen genialen Satz, ja, Sie mögen recht haben, es mag tatsächlich zu viele Autos auf der Welt geben. Aber es gibt noch zu wenig BMW. Und das genau ist das Problem. Das war also der legendäre Eberhard von Kühnheim, der war lange Vorstandsvorsitzender von BMW. Das genau ist das Problem. Ja, wir wissen ja, dass das irgendwie alles nicht in Ordnung ist, aber von unseres gibt es so wenig. Und das muss natürlich auch der Chef von Daimler und VW und Toyota, die müssen das ganz genau sagen. Ja, es gibt zu viele Autos, aber es gibt zu wenig VW, es gibt zu wenig Daimler. So. Und das muss nicht nur der Chef sagen, es muss die Arbeiterin auch sagen. Die Arbeiterin, die bei BMW arbeitet und ihren Lebensunterhalt verdient, die kann ein super Öko-Bewusstsein haben, die kann alles verstanden haben, die kann ihr Auto abgeschafft haben, nur noch im Fahrrad fahren. Und trotzdem ist sie davon abhängig, dass BMW möglichst viel von diesen Dingern verkauft, produziert und verkauft, weil daran ihr Lebensunterhalt und der ihrer Familie hängt. Arbeit und Kapital sind natürlich ein Widerspruch. Natürlich ist es ein Widerspruch, das ist klar. Also ich war auch immer Gewerkschafter und wir haben dann auch, wenn es nach uns im Klinikum gegangen wäre, hätten wir öfter gestreikt, aber manchmal haben wir Teile der Belegschaft dazugekriegt zum Streiken. Das ist auch gut so, ja. Also wir wollen mehr Lohn und kürzere Arbeitszeit, da wollte es nicht gehen, da muss man gucken, dass man streikt. Natürlich ist es ein Widerspruch, das ist ja völlig klar. Aber es ist ein systemimmanenter Widerspruch. Dieser Widerspruch hat nicht das Potenzial, das System namens Kapitalismus zu sprengen. Was ist das Interesse der Arbeiterin? Nun, sie muss die einzige Ware, die sie hat, verkaufen, nämlich die wahre Arbeitskraft, weil davon ist sie abhängig. Wenn sie ihre wahre Arbeitskraft nicht verkaufen kann, dann geht es ihr dreckig. Das ist Interesse. Das ist das Interesse der Arbeiterin im Kapitalismus. Und wenn dann so Parolen auftauchen wie Klimakampf ist Klassenkampf, dann würde ich sagen, Moment, Achtung, was ist damit gemeint? Also wenn damit gemeint ist, dass ein Klimakampf eine ganz starke soziale Seite hat und dass man die soziale Frage in die Klimakämpfe einbringt, dann ist das vollkommen okay. Aber das ist so eine es gibt viele changierende Parolen, die kann man unterschiedlich interpretieren. Und wenn damit gemeint ist, dass sozusagen das Klasseninteresse der Arbeiterinnen in der Lage wäre, sozusagen die Klimakrise zu lösen, dann sage ich nein. Arbeitskraftverkäuferinnen sind darauf angewiesen, dass der Laden im Prinzip so weiterläuft. Das ist ihre Interessenlage im Kapitalismus. Also schlage ich vor, zumindest vorsichtig sein, wenn dieser Begriff changierend gebraucht wird. Wahr ist, das Interesse der Arbeiterin behindert den erfolgreichen Klimakampf. Das behindert den erfolgreichen Klimakampf, denn dem müssen wir uns stellen. Wirklicher Klimakampf ist Klassenüberwindungskampf. Wir müssen raus aus unserem Klassendasein, aus dem Zwang, unsere wahre Arbeitskraft verkaufen zu müssen. In dem Maße, wie das gelingt, wird Klimakampf wirklich erfolgreich sein können. Ja, wie beschreibt man nun diese Gesellschaft, in der wir leben, am besten? Reicht es aus, sie als Klassengesellschaft zu definieren, oder ist vielleicht der Begriff Warengesellschaft doch tiefgehender und hilfreicher? Also, ich hasse diesen Spruch. Ich habe gesagt, ich war lange Gewerkschafter. Also, jede Gewerkschafterin hasst diesen Spruch, ja. Wenn wir dann auch mal was wollen und wir es hinkriegen zu streiken und so weiter, dann kommen die Chefs und sagen, ah, aber gut, wir sitzen doch alle in einem Boot, und schreibt mal und so weiter. Da hat man die Gegensprüche, ja, wir wissen schon, die einen sitzen am Steuer und die anderen rudern und so weiter, also das ist schon klar. Ja. Also man hasst diesen Spruch, und zwar mit gutem Recht. Und dieser Spruch ist natürlich auch vollkommen falsch und auch unverschämt, wenn es um Verteilungskämpfe geht. Wie unverschämt und falsch der Spruch ist, wird hier an diesem Querschnitt durch dieses größere Boot noch ein bisschen deutlicher. Also man sieht unten sind die Maschinenräume und darüber sitzen dann sind diejenigen, die die übelste Dreckarbeit machen müssen und in Stockbetten schlafen. Und von Stockwerk zu Stockwerk geht es dann immer höher und oben legt man ins Haus und raus. Also reine Provokation, unverschämt, da die Rede, wir sitzen alle im gleichen Boot, wenn es um die Verteilung geht. Und doch ist der Spruch unter einem anderen Aspekt richtig, nämlich wenn es ums große Ganze geht. Wenn es ums große Ganze geht. Nun, das ist ein Querschnitt aus der Titanic. Wir sitzen alle in der Titanic. Auch diejenigen, die unten die Dreckarbeit machen, unter übelsten Bedingungen, arbeiten daran, dass dieser ganze Laden an die Wand fährt. Wir sitzen alle in der Titanic und das ist unser Problem. Die unten und die oben. Und da müssen wir uns ein bisschen auch fragen, was heißt denn eigentlich Kapitalismus und was heißt denn Arbeit in diesem Kapitalismus? Kann man so ein paar einfache Fragen stellen, die wehtun, die insbesondere GewerkschafterInnen wehtun. Zum Beispiel die Frage, wie viele Schiffe und Flugzeuge werden eigentlich nicht deswegen gebaut, weil sie irgendwie notwendig wären für ein besseres Leben, sondern nur deswegen gebaut, weil Kapitalismus den ewigen Wettlauf der konkurrierenden Einzelkapitale untereinander um das preisgünstige Angebot verlangt. Und dann muss halt was rumgeschippert werden von Neuseeland nach Japan und von Japan in die Niederlande und Niederlande in die USA und von den USA nach Brasilien. Warum? Auf der Jagd nach dem preisgünstigsten. Wie viele Schiffe, Flugzeuge werden nur deswegen gebaut? Ja, daran hängen die Profite der Konzerne, aber daran hängen auch Arbeitsplätze. Und nicht wenige. Nicht wenig. Und es werden immer mehr. Wachstumszwang, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wie viele Ressourcen, Energie, menschliche Kraft, Fähigkeiten verbrauchen Sie, wenn Sie immer höher Stückzahl um den Globus checken? Und es werden immer mehr. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wie viele Menschen machen ewig Überstunden, erleiden Herzinfarkt und Burnout, reiten sich auf, nur damit Ihre Firma mehr überflüssige und schädliche Autos produziert als die Mitbewerber. Und bei den Mitbewerbern ganz genauso. Und es werden immer mehr. Was arbeiten wir eigentlich? Was arbeiten, was tun wir eigentlich, wenn wir arbeiten? Kapitalismus heißt Bullshit-Arbeit ohne Ende. Und dem, dieser Wahrheit muss man sich stellen. Und ich sage das bewusst auch als Gewerkschafter, weil das ist natürlich eine Provokation für Gewerkschaften, aber das, da müssen die Gewerkschaften auch durch. Da müssen nicht nur die Gewerkschaften, da müssen wir durch. Wir machen Bullshit-Arbeit ohne Ende. Wir müssen hinterfragen, was wir eigentlich tun, wenn wir arbeiten. Kapitalismus heißt, dem Markt dienen müssen. Dem Markt dienen müssen und hoffen, dass er uns akzeptiert, weil wir sonst nicht leben können. Und dieser Zwang, dem Markt dienen zu müssen, beherrscht nicht nur die Lohnarbeiterin, sondern die ganze Gesellschaft. Deswegen ist auch nicht ausreichend, übrigens nur die Lohnarbeit zu kritisieren. Man muss die Arbeit als solche kritisieren, die dem Markt dienen muss. Also viele in dieser Gesellschaft, die allermeisten, sind lohnabhängig, aber alle sind marktabhängig. Die ganze Gesellschaft ist marktabhängig. Auch die freischaffende Rechtsanwältin, auch der Landwirt, auch die Unternehmer und Kapitalisten sind abhängig, dass der Markt sie honoriert. Der Begriff, dass wir der Waren produzierenden Gesellschaft ist besser in der Lage zu verstehen, was eigentlich der Charakter dieser Gesellschaft ist. Wir sind alle WareneigentümerInnen. Wenn wir keine sind, geht es uns besonders schlecht. Da komme ich gleich noch drauf. Und wir hängen vom Verkauf unserer Waren ab. Die Vorstellung, dass die Arbeiter kein Eigentum hätten, ist falsch. ArbeiterInnen haben zumindest ein Eigentum, das ist nämlich ihre wahre Arbeitskraft. Und die versuchen sie zu verkaufen, weil sie sonst nichts verkaufen können. Also wir hängen alle vom Verkauf unserer Waren ab. Die meisten können nur ihre wahre Arbeitskraft anbieten. Aber, und das ist ein weltweiter Trend, auch in den reicheren Ländern, immer mehr Menschen können noch nicht mal das. Sie sind systemnotwendig, vollkommen überflüssig. Braucht sie nicht für das Funktionieren des Kapitalismus. Also kein Mensch ist überflüssig, aber von der Systemlogik her werden immer mehr Menschen überflüssig, sind dann die sogenannten, die Deklassierten, die passen auch in kein Klassenschema mehr rein. Ja, aber dann sind doch unsere Klasse und wir beziehen uns auf unsere Klasse und dann führen wir den Kampf und dann geht das schon in die richtige Richtung. Ja, wer ist eigentlich unsere Klasse? Der deutsche Rentner oder die polnische Pflegekraft, die ihn für Hungerlohn und weitgehend rechtlos betreut? Alles unsere Klasse. Aber okay, dann machen wir es andersrum, sagen wir. Das Kriterium ist, wer vom Kapitalismus profitiert. Die einen profitieren vom Kapitalismus, die anderen nicht. Und daran kann man die Klassen unterscheiden. Der Daimler-Arbeiter oder die Textilarbeiterin in Bangladesch, die für seine T-Shirts schuftet. Wer profitiert eigentlich vom Kapitalismus? Ist das wirklich ein Kriterium, um zu definieren? Okay. Aber der Besitz von Produktionsmitteln, dann ist es doch klar. Die einen besitzen Produktionsmittel, die anderen nicht. Und daran können wir Klassen definieren. Der Topmanager mit befristetem Vertrag oder der prekäre Subunternehmer, der sein eigenes Auto nutzt, besitzt Produktionsmittel. Wir haben den reichen Topmanager und den armen Subunternehmer. Und wenn wir das Kriterium Produktionsmittelbesitz anlegen, dann hätten wir also den reichen Topmanager Proletarier und den armen Subunternehmer Kapitalisten. Irgendwas stimmt nicht in dieser Vorstellung. Es ist vereinfacht. Es trägt nicht zur wirklichen Analyse des Charakters dieser Gesellschaft bei. Klassengesellschaft ist natürlich nicht falsch. Also Klassengesellschaft, wenn Klassengesellschaft beschreibt, ist oben und unten, dieses Reich und Arm, diese schreienden sozialen Gegensätze, dann ist das vollkommen richtig und insofern würde ich auch gar nicht dagegen sprechen, diesen Begriff zu verwenden. Ja? Wenn man aber dann gleichzeitig noch tiefer geht, er beschreibt Verhältnisse, aber er analysiert nicht wirklich den Charakter der Gesellschaft, in der wir leben und von der wir alle abhängen. Der Begriff Klassengesellschaft erklärt weder den systemischen Charakter des Kapitalismus noch das Phänomen der Deklassierung. Der Begriff Warengesellschaft, wir sind alle abhängig vom Verkauf unserer wahren Arbeitskraft und dass der Markt uns honoriert. Der Begriff Warengesellschaft analysiert dagegen die basale Struktur dieses Kapitalismus und erklärt die Krise. Wie ist das mit dem gemeinsamen Interesse der Arbeiterinnen? Gemeinsames Interesse oder Konkurrenz? Wir hängen alle vom Verkauf unserer wahren Arbeitskraft ab. Man sieht also an diesem schönen Bildchen, dieses Männlein hier, das muss entweder ein bisschen mehr Gewicht auf die Waagschale bringen oder es müssen ziemlich viele Geldscheine wegkommen. Ja? Das ist unsere Situation. Wir hängen davon ab. Die WareneigentümerInnen sind untereinander in der Konkurrenz. Wer wird vom Markt akzeptiert und wer wird vom Markt nicht akzeptiert, nicht honoriert? Das geht im Grunde unser ganzes Leben lang so. Das beginnt beim Vorstellungsgespräch. Wer kriegt den Job? Kriegt sie den Job oder ich? Konkurrenz derer, die darauf angewiesen sind, ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Arbeitsplatz, er oder ich? Ja, da ist in Anführungszeichen der Türke und da ist der Arbeitsplatz und da bin ich. Wenn Anführungszeichen der Türke weg ist, dann steigen meine Chancen auf den Arbeitsplatz. Das ist doch logisch. Das ist doch logisch. Das ist Interesse derer, die darauf angewiesen sind, ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Sozialsysteme, ja die oder wir. Die sollen raus aus unseren Sozialsystemen. Die belasten unsere Sozialsysteme. Das ist das Interesse derer, die ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen. Standort. Wo ist die Fabrik? Ist sie bei uns? oder ist sie in Rumänien oder ist sie wo? Hier. Konkurrenz der Wareneigentümer untereinander. Untereinander. Solidarität. Und dieser Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist eine beständige Brutstätte des Autoritarismus. Und das haben wir generell so im Kapitalismus und in Krisenzeiten explodiert das geradezu und wird immer deutlicher. Der Zwang, die wahre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist eine Brutstätte des Autoritarismus. Arbeitsplätze, Konkurrenz um Arbeitsplätze, nur für Deutsche, nur für Deutsche. Dann die Flüchtenden. Ich will gar nicht vorlesen, was hier steht. Wir kennen alle diese üblen Sprüche. Viele sagen es direkt, viele denken sie es nur, ja, und verhalten sich entsprechend. Konkurrenz, sollen sie wegbleiben, sollen lieber irgendwas mit ihnen, was sie aber sollen, nicht herher. Klima. Klimakrise wird geleugnet, die Ökos werden gehasst, diejenigen, die Klimakrise thematisieren. Weil die wollen ja mir mein Auto wegnehmen und meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Also der Angst um den Lebensunterhalt fördert den Autoritarismus. Krieg, Putin-Regime, ist doch mir egal, was der Putin mit der Ukraine, ist mir vollkommen egal. Ich will mein Auto fahren, ich will meinen Job behalten, alles andere interessiert mich nicht. Eine beständige Quelle des Autoritarismus. Antisemitismus, wir sind die ehrlich Arbeitenden und wir werden von den schuldigen, gierigen da oben betrogen. Eine Quelle des Autoritarismus. Patriarchat. Der Feminismus wird gehasst, weil er die Stellung sozusagen des Arbeitsmannes in der Familie untergräbt. So wird es wahrgenommen. Ja? Feminismus wird gehasst. Der Arbeitsmann ist bedroht. Also unter verschiedensten Gesichtspunkten sehen wir, wie der Zwang zum Verkauf der wahren Arbeitskraft Autoritarismus fördert, eine Quelle des Autoritarismus ist. Das Prinzip dieses Wirtschaftens, von dem wir alle abhängen, kann man auch als Ellenbogen-Egoismus beschreiben. Das heißt aber, dass dieser Autoritarismus, mit dem wir es zu tun haben, nicht vom Himmel fällt, sondern aus der Logik eben dieser Art des Wirtschaftens, von der wir alle abhängen sind, erwächst. Natürlich, er löst keine Probleme, er verschärft weltweite Krise, dieser Autoritarismus. Das heißt aber auch, auf Basis dieser Wirtschaftsweise ist der Autoritarismus nicht zu überwinden. Die Vorstellung, dass das alles irgendwie so weitergeht mit der kapitalistischen Produktionsweise oder Marktwirtschaft, wenn es jemand so nennen will, und dann kommen wir wieder zurück zu Zuständen vor Trump, vor Brexit, vor AfD, ist vollkommen illusionär. Auf der Grundlage dieser Wirtschaftsweise werden wir nicht mehr zurückkommen dahin. Denn der Autoritarismus erwächst aus der Logik dieser Wirtschaftsweise. Ohne Ausstieg aus der Falle Kapital und Arbeitsplatz wird es keine Welt ohne Krise, Faschismus und Krieg geben. Das ist die Wahrheit, der wir uns stellen müssen, der sich alle soziale, politischen Bewegungen, emanzipatorischen Bewegungen, auch die Klimaschutzbewegung und so weiter stellen muss. Und jeder Versuch, das wegzudrücken oder zu meinen, verstehen die Leute sowieso nicht und so weiter, ist zum Scheitern verurteilt. Man kann nicht sagen, wir haben was erkannt, aber wir trauen es uns nicht zu sagen, weil die Leute es eh nicht kapieren. Da haben wir schon vergessen. Ohne Ausstieg aus der Falle Kapital und Arbeitsplatz wird es keine Welt ohne Krise, Faschismus und Krieg geben. So zugespitzt ist die Situation heute und so zugespitzt muss man sie auch beantworten. Wobei ich dann beim zweiten Teil wäre, nachhaltige Auswege, ich versuchen will, ein paar allgemeine Antworten zu geben, in welche Richtung es emanzipatorischerweise denn gehen müsste. Zunächst mal über allgemeine Grundsätze sagen, was Antifaschismus heute eigentlich leisten muss. Zweitens nochmal die Frage, ist ein anderes Wirtschaften mit Lohnausgleich möglich? Und dann will ich nochmal auf die Bedeutung der Eigentumsfrage eingehen und einen anderen Begriff einführen, der aus meiner Sicht viel zu wenig noch eine Rolle spielt im Diskurs, nämlich den Begriff der Reichtum, des Reichtums und der Reichtumsform. Und am Schluss wäre dann der Punkt, ja, wenn das alles irgendwie nicht so ist mit der Arbeiterklasse, wer soll es denn dann sonst machen? Wer ist eigentlich das revolutionäre Subjekt? Das wären so die vier Punkte nochmal. Was muss Antifaschismus leisten? Die AfD plakatiert, die AfD wirkt und wirkt und wirkt. Das stimmt, hat recht, sie wirkt und wirkt und wirkt. Sie treibt die anderen Parteien vor sich her, alle anderen. Ja? Sie treibt die anderen alle vor sich her und die anderen haben natürlich Angst vor ihrer Wählerschaft. Sie treibt die anderen vor sich her und zwar erfolgreich. AfD wirkt und wirkt. Und dann wird versucht, von bürgerlicher Seite irgendwie dagegen zu halten. Das ist ein Beispiel hier aus dem Spiegel. Die vaterlandslosen Gesellen von der AfD, ja, Patriotismus geht anders, ja. Also, das ist der Versuch sozusagen, mit Nationalismus gegen Nationalismus anzutreten, ja. Also, der bürgerliche Antifaschismus ist ziemlich am Ende. Also, in der Logik, in diesem Gedankenkosmos kommt Antifaschismus ziemlich ans Ende, ja. Das ist eine Bankrotterklärung. Der bürgerliche Antifaschismus erlebt wirklich seinen endgültigen Bankrott jetzt. Was muss also Antifaschismus in dieser Situation tun? Erstens, unbedingt die Humanität hochhalten. Unbedingt. Und da auch keine Rücksicht sozusagen nehmen auf so eine paternalistische Rücksicht, naja, auf die Arbeiterinnen oder so. Keine Rücksicht. Man kann auch ohne Uni-Abschluss kapieren, dass Ausländer raus und Tausende im Mittelmeer ertrinken lassen menschenfeindlich ist. Und das ist jedem zuzumuten. Also Humanität hochhalten, das Erste. Antifa heißt Haltung zeigen, nicht nur auf Demos, auch im Alltag. Und im Alltag ist es noch viel, viel schwieriger. Aber daran führt kein Weg vorbei. Das ist mal das Erste überhaupt. Zweitens, das Ausmaß der Gefahr erkennen, und zwar das wirkliche Ausmaß der Gefahr erkennen. Und nun gibt es ja sowas in Teilen der Linken, sowas wie, ich sage es mal, ein bisschen wie diesen KPÖ-Hype. Nun zunächst mal, damit das niemand falsch versteht, ich finde es toll, dass welche von der KPÖ zum Beispiel eine richtige Interessenvertretung, also eine gute sozialdemokratische Politik machen, eine Interessenvertretungspolitik machen, zum Beispiel auch, dass sie ihre Politikergehälter, also einen Großteil spenden, soweit finde ich richtig gut, ja, finde ich gut, und dass sie Wohnungspolitik machen, alles finde ich okay, ja. Aber die Frage, hat jetzt die KPÖ die Lösung? Da hätte ich doch meine Zweifel. Also das ist aus Jakobin vor einiger Zeit. Die KPÖ, die hat jetzt das wirksamste Rezept gegen die Rechtsextreme gefunden. Und da heißt dann zum Beispiel, der Erfolg der KPÖ in Salzburg beweist, dass also das Ressentiment, dass also der Unmut der Bevölkerung, großer Teil der Bevölkerung, nicht zwangsläufig in Ressentiment münden muss, weil er kann auch in eine solidarische Richtung gelenkt werden, wenn die Sorgen der Menschen angesprochen werden. Ja, was ist das Rezept? Da konnte man also bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Mai lesen, dann zwei Aktivistinnen der KPÖ dann nochmal das erklärt, warum sie das beste Mittel gegen rechts haben und weil die KPÖ alles ganz anders macht. Und da ist interessant, also wenn man den Text genau liest, dann ist das schon interessant. Da taucht dann zum Beispiel so eine Aussage aus. Wir müssen den moralischen Reflex überwinden, für alles Gute und gegen alles Schlechte in der Welt gleichzeitig stehen zu wollen. Und wir müssen der FPÖ nicht den Gefallen tun, uns an ihr abzuarbeiten. Schon gar nicht können wir ihr über ihr Lieblingsthema Migration zu reden. Das heißt, wir reden nicht über Migration, wir reden nicht über Rassismus, wir reden nicht darüber, wie menschenfeindlich dieses ganze System ist, sondern wir reden über Wohnungen. Und das ist ein bisschen zu wenig. Bezahlbare Wohnungen, höherer Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze, absolut richtig, dafür muss man kämpfen, ist aber keine Frage. Aber das geht auch alles in Kombination mit nur für Deutschland. Das muss einem klar sein, die Beschränktheit. Es ist notwendig, aber es ist beschränkt. Ja? Und das geht in Kombination mit Flüchtlingen raus. Das war ein Plakat aus dem Kommunalwahlkampf in Stuttgart, wo einer von der AfD, der dann übrigens auch gewählt wurde in den Gemeinderat, also sagt, schnellere Migration schafft Wohnraum. Die sollen raus, dann haben wir. Dann haben wir Probleme. Höcke, ich stehe für soziale Verantwortung und berechtigte Kapitalismuskritik. Höcke, Zitat, es ist für mich unerträglich zu sehen, dass Kinder ein Armutsrisiko bedeuten. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass die Rente oft und die Zukunft vermehrt kaum noch zum Leben reicht. Unerträglich zu sehen, dass Menschen von ihrer Hände Arbeit nicht mehr leben können. Ich leide daran. Wir haben ja so ein Glück, dass die AfD in dem überwiegenden Teil noch so neoliberal ist. Wenn die AfD auf die Höcke-Linie kommen würde, nämlich nationalsozial, wie sieht es dann aus? Schauen wir nach Frankreich. Die Le Pen hat schon in der letzten Wahl, also bei der vorgängigen Wahl jetzt, schon damit geworben, die Sozialprogramme auszubauen. Die hat mit der Rente mit 60 hat sie gefordert, hat sie Wahlkampf gemacht. 35-Stunden-Woche, starker Kündigungsschutz, Kaufkraftprämie für nationalsozial, und das zieht. Und wir wissen, wie die jüngsten Wahlen ausgingen in Frankreich. Nationalsozial, das zieht. Arbeiter wählen rechts, Senioren stimmen für Macron. Also das geht alles auch mit Flüchtlingen raus. Und nur für uns. Schauen wir uns, wenn wir das Ausmaß der Gefahr wirklich begreifen wollen, nochmal die Corona-Proteste an. Da gab es ja auch gerade am Anfang problematische Einschätzungen von links, die das einfach nicht genug getroffen haben. Das von der ersten großen Demonstration, das war in Stuttgart damals im Mai, und da sieht man nun, diese Screenshots zeigen eigentlich, dass schon damals ziemlich unterschiedliche Leute sich da zusammengefunden haben. Also der eine meint, der Jesus hätte das Leben, der andere hält den Bill Gates für den großen Bösewicht. Dann wieder andere, die Gedanken sind frei, berufen sich auf die 48er Revolution, auf die demokratische Tradition. Dann wir sind das Volk, also Anschluss an die Wende in der DDR. Oder dann andere meinen, wir leben wieder im Nazi-Deutschland, also mit dem Zitat von Himmler. Und schon ganz unterschiedliche Leute, die da zusammenkommen. Und hier rechts oben steht Stopp den Shutdown. Und darin haben sie sich getroffen. Stoppt den Shutdown. Weil sie haben, also dieser Shutdown war ja nie ein richtiger Shutdown. Eine Wirtschaft, die immer nur wachsen muss, die kann überhaupt keinen richtigen Shutdown. Und das wäre auch eine fundierte Kritik im Zusammenhang mit Corona-Aufarbeitung zu sagen, eine solche Wirtschaft kann überhaupt keinen richtigen Shutdown. Es war richtig, dass wir eine Zeit lang nicht in Kneipen gehen durften, ohne Frage. Aber wir durften in der S-Bahn und am Arbeitsplatz durften wir uns drängen, damit immer mehr Autos gebaut werden. Also eine solche Wirtschaft kann überhaupt keinen richtigen Shutdown. Aber schon das bisschen an Shutdown, was es zeitweilig gab, hat natürlich zur Beunruhigung geführt und durchaus auch nachvollziehbarerweise zur Beunruhigung, weil Menschen gemerkt haben, oh, meine wirtschaftliche Existenz wackelt. Also unterschiedlich sie gewesen sein mögen, so sehr haben sie sich in dieser Parole Stopp den Shutdown getroffen, wegen ihrer Interessen, wegen ihrer Interessenlage. Jeder weiß, ohne Arbeit bin ich nichts. Also wenn ich nicht gerade Millionär bin, also ohne Arbeit oder ohne Verkauf meiner Ware Arbeitskraft bin ich nichts. Und das war unter den Bedingungen, in denen wir leben, mit dem Zwang zum Verkauf der wahren Arbeitskraft als Quelle des Autoritarismus, war es überhaupt kein Wunder, dass dann solche Bilder aufgetaucht sind. Demonstrationen, da werden die Schuldigen gezeigt, die dann schon gleich in der Sträflingskleidung sind. Also Bill Gates und Merkel, Söder damals noch und so weiter. Das sind die Schuldigen. Das sind diejenigen da oben, die an unserem Unglück schuld sind. Und die müssen also zumindest in den Knast, sagt dieses Bild. Ja, und es ist überhaupt kein Wunder, dass da ganz schnell die Juden als Bild aufgetaucht sind in dieser Wahrnehmung, also hier Juden lügen oder dann auch andersrum verdreht. Ich bin ja der eigentliche Jude und laufe mit dem Judenstern rum, weil ich mich nicht impfen lasse. Das war alles vollkommen klar, dass in dieser menschenfeindlichen Verarbeitung der Krise natürlich der Antisemitismus schlummert. der sowieso in dieser Gesellschaft schlummert und in Krisen dann ausbricht. Und das wurde auch in der Corona-Zeit ganz deutlich. Das Ausmaß der Gefahr erkennen. Also ich will nur noch mal sagen, im Mai 28 kriegt die NSDAP 2,6%. Herr Kohn, 2,6%, was ist das? Ja. Und keine 14 Jahre später beschließt die Wannsee-Konferenz, organisiert die Wannsee-Konferenz die sogenannte Endlösung der Judenfrage. In Krisenzeiten kann antisemitischer Wahn ganz, ganz schnell um sich greifen. Deswegen ist es auch so wichtig, das zu verstehen und sozusagen beim Thema Antisemitismus das Gras wachsen zu hören. Und es ist ja nicht so, dass wir das am grünen Tisch machen, denn da ist ja schon mal was passiert. Keine 14 Jahre. Dritter Punkt. Nein zum Weiter-so. Nein zum Weiter-so. Diese Grafik zeigt den Anstieg der Treibhausgasemissionen von 1960 bis 2020. Also immer kontinuierlich hoch, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und die Punkte hier, die zeigen die großen weltweiten Klimaschutzkonferenzen. All die ganzen Unmengen vielen nationalen und betrieblichen und lokalen Klimabeschlüsse und so sind ja gar nicht. Das sind nur die großen internationalen Klimakonferenzen, die alle erkannt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Die haben alle große Pläne geschmiedet und verkündet, große Schlagzeilen so. 79, 95, 2005, 2015. Es ist nicht so, dass man das nicht wüsste und nicht seit Jahrzehnten schon wüsste. Aber das ist das Ergebnis in einer Wirtschaftsweise, die immer weiter wachsen muss, ist natürlich tendenziell die Zerstörung des Planeten angelegt. Das ist vollkommen klar. Man weiß es seit Jahrzehnten, aber man kriegt es nicht ins Griff. Weil wir alle davon abhängig sind, dass diese Megamaschine aus Wachstum und Maximalprofit und Arbeitsplätzen weiterläuft. Die Antwort kann nur heißen, wir müssen die Wirtschaft, die Art des Wirtschaftens in den Mittelpunkt unserer Kritik stellen. Da muss man Politik kritisieren, ist auch ganz wichtig. Aber wenn man nur die Politik kritisiert, bleibt man unterhalb dessen, was notwendig ist. Ins Zentrum der Kritik muss die Art und Weise, wie wir wirtschaften, gestellt werden. Wir müssen völlig anders wirtschaften. Die Jobangst kehrt zurück, jetzt VW und so weiter. Ja. Das Lohnsystem ist perspektivlos. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Die Vorstellung, dass wir diese Welt in den Griff kriegen mit vollem Lohnausgleich und so weiter, die sollte man sich abschminken. Man muss die Fragen viel radikaler stellen und sie auch nicht scheuen, diese Fragen in den öffentlichen Diskurs so zu bringen. Ja, und geht das dann anders wirtschaften mit Lohnausgleich? Da muss man sich dem nächsten dicken Hammer sozusagen stellen. Wir sind alle groß geworden mit der Vorstellung, wir mussten das von unseren Eltern lernen, das war auch notwendig so, weil wir anders überhaupt nicht uns in dieser Gesellschaft bewegen können. Wir müssen Geld erwerben, damit wir leben können. Dieses Prinzip halten wir für ein Naturgesetz. Das ist überhaupt nicht so. Das war im größten Teil der Menschheitsgeschichte noch nie so. Das gilt für einen großen Teil der Weltbevölkerung bis heute nicht. Und das gilt auch für einen wachsenden Teil der Bevölkerung in den reicheren Ländern immer weniger. Dieses Prinzip vom Gelderwerb leben hat keine Zukunft mehr. Ganz an vielen Beispielen machen Digitalisierung. Wir können im Grunde immer mehr Güter schaffen mit immer weniger Arbeit. Wohnen ist zunehmend nicht finanzierbar. Und zwar mittlerweile haben wir die Situation, dass selbst besser verdienende Leute, die vielleicht nicht das Glück haben, irgendwas noch von den Eltern mal zu erben, unheimlich Schwierigkeiten haben, noch Wohnungen, sei es Eigentumswohnung oder Miete, zu bezahlen. Und das ist kein vorübergehender Effekt. Woran liegt es? An den gierigen Vermieterinnen? Naja, natürlich gibt es gierige Vermieterinnen, aber wer das für die Ursache hält, der muss sofort erklären, warum die vor 10 Jahren noch nicht so gierig waren. Also es gibt natürlich tiefere Ursachen und die tieferen Ursachen sind natürlich die ins Kraut schießende Bodenpreise. Also Kapital sucht immer Anlagemöglichkeiten, wo es sich relativ sicher verwerten kann. Und da gibt's ja auch diesen Begriff des Betongelds. Also damit ist der Immobilien- und Bodensektor gemeint. Und wenn man in dem Immobiliensektor, im Bodensektor investiert, dann ist Kapitalverwertung relativ sicher. In der Krise fließt Kapital ohne Ende in den Immobiliensektor, in den Bodensektor. Und das haut die Preise nach oben. Und deswegen sind die Mieten so hoch. Und weil die Krise weitergeht, ist überhaupt nicht absehbar, dass auf Grundlage der Logik dieses Systems, dass man irgendwann wieder zurückkehren kann zu einigermaßen noch bezahlbaren Mieten. Wohnen ist für wachsende Teile der Bevölkerung nicht mehr finanzierbar. Es steht total drängend die Frage, wie organisieren wir eigentlich Wohnen in Zukunft? Rentensystem, immer weniger finanzierbar. Immer weniger finanzierbar. Das beruht ja darauf, dass viele Junge einzahlen, dass dann Ältere davon bezahlt werden können. Nun haben wir aber den demografischen Wandel. Es gibt immer mehr Ältere, immer weniger Junge und damit ist dieses System tendenziell am Ende. Und die ganze Diskussion um die Renten, und zwar seit Jahrzehnten, läuft im Grunde genommen immer auf dasselbe hinaus. Erstens, das Rentenalter ist zu niedrig, das Renteneintrittsalter muss steigen. Zweitens, die Rentenbeiträge sind zu wenig. Und drittens, die Höhe der Renten muss gekürzt werden. Dieses System ist im Prinzip am Ende. Wenn es vernünftig organisiert wäre, würden wir alle, schon alt und jung, mit wesentlich weniger Arbeit besser leben können. Dazu sage ich noch was. Aber in der Logik dieses Systems gerät es an Grenzen. Und der letzte Schrei ist jetzt dann die Aktienrente. Na, dann wünsche ich einen geruhsamen Lebensabend, wenn die Finanzblasen platzen. Ja. Wachsende Verschuldung, Krisenblase. Wir leben auf immer größeren Krisenblasen, die sich anhäufen. 2008, 2009, diese gigantischen Krisenblasen, die sind aus heutiger Sicht schon minimal. Diese ganze Wirtschaft, von der wir abhängen, hängt an riesigen Finanzblasen. Und diese Blasen haben außerdem, dass wir daran hängen, eben noch eine unangenehme Eigenschaft, nämlich sie können platzen. Sie können platzen. Und wenn wir dann noch aktiv eingreifen wollen, das müssen wir, und anders wirtschaften wollen und sagen, wir wollen langlebig produzieren und überflüssige Arbeit beenden, Bullshit-Arbeit beenden, dann heißt das natürlich nicht nur weniger Profit, sondern auch weniger Lohn. Das ist doch vollkommen klar. Also ein Daimler und VW, der vielleicht noch 10% der Automobile produziert, die er heute produziert und dann auch noch Automobile produziert, die 30 Jahre halten, nicht alle 2 Jahre ein neues Modell schnicken, nur damit gekauft, das ist doch klar, dass das nicht nur an die Profite geht, sondern auch an die Lohnhöhe. Das ist doch völlig klar. Es wird keinen Klimaschutz geben ohne radikale Arbeitszeitverkürzung. Das muss man so deutlich sagen. Klimaschutz und radikale Arbeitszeitverkürzung gehören zusammen. Und deswegen ist die Frage nicht, ich will sicher leben und dazu brauche ich einen sicheren Arbeitsplatz, sondern es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Wollt ihr eigentlich sichere Arbeitsplätze oder wollt ihr ein sicheres Leben? So rum muss man die Frage zuspitzen. Das heißt, VW, Daimler, BASF und Co. müssen die Produktion massiv drosseln. Und zwar dauerhaft massiv drosseln. Voller Lohnausgleich ist da vollkommene Illusion. Wir müssen raus aus der Logik dieser Art des Wirtschaftens. Und dann, wenn man die Frage kommt, wie kommen wir denn da raus, dann spielt natürlich die Eigentumsfrage eine ganz wichtige Rolle, spielt auch eine wichtige Rolle, sage ich gleich was dazu, aber es wäre eine andere Frage noch, nämlich die Reichtumsfrage. Und da will ich ein bisschen Werbung dafür machen, dass man die Reichtumsfrage ein bisschen mehr auch in den Blick nimmt und sage gleich, um was es geht. Die Eigentumsfrage ist wichtig und man muss sich auch auf harte soziale Kämpfe einstellen, also das ist vollkommen klar. Aber wichtig ist auch die Frage, welcher Reichtum, um welchen Reichtum soll sich die Gesellschaft eigentlich drehen und welcher Reichtum wird produziert und welchen Reichtum wollen wir in Zukunft produzieren. Was ist damit gemeint? Es gibt zweierlei Arten von Reichtum. Es gibt zum einen der Reichtum, der diese Gesellschaft beherrscht, nämlich Geld, Kapital, Waren, und den nenne ich mal den abstrakten Reichtum. Es gibt aber anderen Reichtum, Und das ist der stoffliche Reichtum, und den brauchen wir immer. Den haben Menschen schon immer gebraucht, und den werden Menschen in Zukunft auch immer brauchen. Nahrung, Kleidung, Technik, Wissenschaft, Bildung und, und. Das ist der stoffliche Reichtum. Und wenn wir unterscheiden zwischen Reichtumsformen und sagen, es gibt einen abstrakten Reichtum der Kapitalverwertung und es gibt einen stofflichen Reichtum, den wir fürs Leben brauchen, dann hilft uns das in der Analyse der Zustände ein ganzes Stück und auch in der Beantwortung, wie wir denn rauskommen können ein Stück weit. Diese Karikatur bringt das Problem ganz gut auf den Punkt. Da steht also ein Kind in einer völlig kaputten Welt mit Sauerstoffmaske und ein Erwachsener hält ihm einen großen Sack Geld hin und sagt, da schau mal her, ich habe so viel Geld für dich und für deine Zukunft aufgehoben. Das ist genau dieses Bild, illustriert den Unterschied zwischen dem abstrakten und dem stofflichen Reichtum. Und die allgemeine Antwort auf die Situation, in der wir uns befinden, ist die, na, wir müssen raus aus dem abstrakten Reichtum und rein in den stofflichen Reichtum. Wir müssen eine Wirtschaftsweise organisieren, die zunehmend mehr aus dem abstrakten Reichtum rausgeht und zunehmend mehr den stofflichen Reichtum, den wir wirklich zum Leben brauchen, Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter, in den Mittelpunkt unseres Wirtschaftens stellen. Deswegen ist die Reichtumsfrage so wichtig, die mit reinzubringen. Stofflicher Reichtum, den stofflichen Reichtum aneignen, ins Zentrum des Wirtschaftens rücken und wie eine Selbstorganisation. Also das Zauberwort ist Selbstorganisation, natürlich schneller gesagt als gemacht, aber das ist die Antwort. Und da ist wichtig auch zu sehen, wir fangen nicht bei Null an, weil es ist ja immer so die Frage, ach, und wer soll das alles machen und wie machen wir denn jetzt und jetzt sind wir alle schlau und was machen wir denn morgen früh und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass sich nicht schon lange viele Menschen da Gedanken gemacht hätten und dass es nicht auch schon lange ziemlich interessante Bewegungen, Ansätze, Versuche gibt, die alle zu wenig sind, das will ich gleich vorneweg sagen, die alle noch nicht, bei weitem noch nicht das Ausmaß erreicht haben, das notwendig ist, die aber interessant sind und die mehr Interesse verdienen. Freie Software ist weitgehend bekannt, freie Hardware ist viel unbekannter, leider immer noch. Open Source Hardware, Fabrication Laboratories, schlage ich mal vor, sich das anzuschauen. Es gibt meines Wissens allein in Deutschland über 50 Fab Lab Projekte, wo Leute anderen Menschen Hightech zur Verfügung stellen, kostenlos, also außerhalb der Vermarktung, Open Source Ecology. Guckt euch die Seiten mal an. Das ist alles noch klein, aber da steckt Potenzial drin für eine emanzipatorische Entwicklung, wenn man es richtig einbettet und richtig angeht. Schaut euch mal die Seite Open Source Ecology Germany an, und da sind nicht nur Jute-Taschen. Da ist zum Teil ganz schön Hightech, auch was da entwickelt wird. Das ist nicht die Lösung, also bitte nicht so verstehen, man muss nur ein bisschen Open Source machen und dann ist der Kapitalismus weg. Nein, natürlich nicht, ja. Aber es sind interessante Entwicklungen, die oft von linken Kapitalismuskritikern gar nicht so wahrgenommen werden und gar nicht abgeklopft werden auf das Potenzial, das es da vielleicht gibt. Während der Corona-Zeit konnten wir viel lernen, insbesondere in der Anfangsphase. Ich muss gestehen, ich habe damals ein Wort gelernt, das ich nicht kannte, nämlich Hackathon. Ich musste da googeln. Die Merkel hat da also einen Hackathon einberufen und da waren also 20.000 bis 30.000 Menschen, die sich dann zusammengefunden virtuell und die einfach gesagt haben, so was können wir, was haben wir eigentlich so in der Birne, welche Fähigkeiten haben wir und wie können wir uns vernetzen, was können wir miteinander mit dem stofflichen Reichtum, den wir in unseren Köpfen haben, machen. Und da kamen in erstaunlich kurzer Zeit, erstaunliche Dinge raus. Ja, erstaunliche Dinge. Zum Beispiel, ich habe das jetzt hier im Deutschlandfunk, ein Beatmungsgerät im Eigenbau, das wohl relativ einfach zu bauen war und trotzdem sehr effektiv war. Und dann wird nun eine Person, die da beteiligt war, zitiert im Deutschlandfunk, Sie ist begeistert, Zitat, wie viel Kraft und wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken. Das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Da ist was aufgeploppt in der Anfangszeit von Corona, was schon lange wieder am Vergessen werden ist, und man sollte solche Dinge, solche Erinnerungen wachhalten. Und man braucht übrigens keine Bundeskanzlerin, um einen Hackathon zu machen. Das kann man auch selber machen. Commons Gemeingüter, ich empfehle das Commons Institut sich zum Beispiel anschauen. Also es gibt vieles. Das sind nur einige Beispiele. So. Alle diese Beispiele sind nur viel zu klein, und die haben natürlich mangelnde gesellschaftliche Durchschlagskraft. Das ist überhaupt keine Frage. Und oft sind die Leute, sag mal, die das da machen, ich sage jetzt mal ein bisschen vielleicht despektierlich, auch so ein bisschen Nerds, die halt nur ihre sehen, ja, und da total interessante, wirklich tolle Sachen machen, aber gar nicht sozusagen den Blick dafür haben, welche soziale Dimension eigentlich das, was sie machen, eventuell haben könnte, wenn sie es mit anderen kämpfen, wenn sie es mit Kämpfen verbinden. Verbinden sich nicht mit sozialen Kämpfen. Man muss aber auch dazu sagen, dass von den Kämpferinnen in sozialen Bewegungen auch die kaum beachtet werden. Und das ist eigentlich unheimlich schade. Wenn wir uns die Frage stellen, ja, wie organisieren wir denn zum Beispiel Wohnungskonzerne, wenn Wohnungskonzerne tatsächlich enteignet sind, wie organisieren wir denn dann zum Beispiel Wohnen ganz konkret? Dann wäre doch die Frage nach so Open Source Hardware und solche Sachen wäre doch vielleicht interessant. Also es wäre von verschiedenen Seiten interessant, sich das mal näher anzugucken, zu gucken, was können wir zusammen, was kann zusammengehen. Also von beiden Seiten wird das Potenzial bisher kaum erkannt und genutzt, und das sollte sich ändern. Und das ist auch deswegen so besonders verwunderlich, weil dieses Prinzip dieser Selbstorganisationsprojekte, die es eigentlich gar nicht wenig gibt, ein ganz altes Prinzip ist, nämlich Kooperation statt Konkurrenz. Das kennen wir alle. Das ist das alte Prinzip der Arbeiterbewegung. Also eigentlich liegt es unheimlich nahe, dass sich diese Entwicklungen, diese Selbstorganisationsinitiativen verbinden mit den sozialen Kämpfen. Kooperation statt Konkurrenz. Ja, und dann kriegen wir gesagt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Also das ist der Herr Kampeter, der hat ja da mal vor einiger Zeit Schlagzeilen gemacht. Der ist ja BDA, also Unternehmerchef, der war auch lange für die CDU im Bundestag. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Naja, viele Leute sehen das anders. Glücklicherweise sehen das viele Leute anders. Das ist also ein unternehmernahes Institut, HDI, das da immer repräsentative Umfragen wird. Die Antwort auf die Frage, ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig halte, der Teil derer, die mit Ja antworten, wird immer größer. Das waren 2022 schon 56%. Also nichts von wegen mehr Bock auf Arbeit. Ja, es gibt nicht in der ganzen Gesellschaft, aber in großen Teilen der Gesellschaft, in wachsenden Teilen der Gesellschaft, eine Stimmung, ich mache mich doch nicht kaputt. Schuften bis an mein Lebensende und dann mit 80 eine Rente, von der ich nicht leben kann. Diese Stimmung ist eine der erfreulichsten Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Ja, das gab es nämlich lange überhaupt nicht. Ja, und da bröckelt was, und das ist gut so. Weil Menschen sagen, ich habe Ansprüche an mein Leben. Von wegen mehr Bock auf Arbeit. Ich habe mehr Bock auf Leben. Ja, ist doch völlig klar. Und da tut sich ein hochinteressanter Widerspruch auf, an dem wir weiter basteln und bohren sollten. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Bewegung, die auch übt. Die Gewerkschaften natürlich auch erfassen muss, aber weit über die Gewerkschaften hinausgehen muss. Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung, 4-Tage-Woche. 3-Tage-Woche, 2-Tage-Woche. Das brauchen wir. Wir brauchen diese Bewegung, und zwar deswegen, weil wir überhaupt keine Zeit haben für diese ganze Bullshit-Arbeit. Ja, wir haben viel Wichtigeres zu tun. Wir brauchen Zeit für Selbstorganisation. Das heißt ja nun nicht, dass wir dann mit der 2-Tage-Woche nur die Däumchen drehen würden, aber wir müssen immer mehr raus aus der abstrakten Reichtumsproduktion und die stoffliche Reichtumsproduktion reinkommen. Deswegen brauchen wir radikale Arbeitszeitverkürzung, um Zeit zu haben, Vernünftiges zu machen. Auch Freizeit zu haben, natürlich, aber auch Vernünftiges zu machen. Der ganze Care-Bereich, sträflich vernachlässigt und so weiter. Also nur als ein Beispiel. Vergesellschaftung. Wichtig. Aber Achtung, Vergesellschaftung heißt nicht Verstaatlichung. Wir müssen auch, wir können heute nicht einfach frisch vom fröhlich frei gegen Kapitalismus sein, sondern man muss auch die Geschichte und zum Teil wirklich Katastrophengeschichte des Antikapitalismus mitdenken. Ja? Und die DDR ist mit Recht gescheitert. Also Vergesellschaftung heißt nicht Verstaatlichung. Also was könnte das heißen? Wohnen, Grund und Boden, Gesundheit, Energie, Nahverkehr, den Markt entziehen, zu öffentlichen Gütern machen. Natürlich in harten sozialen Kämpfen, Eigentumsfrage steht natürlich, aber es ist verknüpft mit der Reichtumsfrage. Wie könnte das aussehen? Am Beispiel Wohnen, Mieterinitiativen, Gewerkschaften und soziale Bewegungen kämpfen um Eigentum natürlich, organisieren Wohnen in Kooperation mit ähnlichen Projekten im Gesundheitswesen, Energie, Landwirtschaft, Hardware und sonst Läden und so weiter. Und zwar ganz wichtig, transparent, demokratisch veränderbar, ganz wichtig. Und eine solche Entwicklung würde dann Attraktivität und soziale Dynamik entwickeln. In diese Richtung muss das gehen. Kein Spaziergang werden, harte Kämpfe werden, aber wenn es in diese Richtung ginge, dann würden wir ein ganzes Stück rauskommen aus dieser abstrakten Bullshit-Reichtumsproduktion, immer mehr reinkommen in die stoffliche Reichtumsproduktion. Ja, und zum Letzten, wenn es also irgendwie nicht so ist mit der revolutionären Arbeiterklasse, vielleicht nicht ganz so das Gelbe am Ei, ja, wer soll es denn sonst machen? Wer ist denn dann überhaupt, wenn man den Begriff verwenden will, das revolutionäre Subjekt? Wer soll es denn machen? Na, wir. Es gibt Millionen Fachleute. Millionen und Abermillionen Fachleute, die ganz viel im Kopf haben, die ganz genau wissen, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, sinnvoll verwaltet, umweltverträglich arbeitet. Zitat nochmal aus dem Hackathon. Begeistert, wie viel Kraft, wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken. Das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Ja, das stimmt auch. Wir haben einen ungeheuren stofflichen Reichtum in unseren Köpfen. Nur das ist uns überhaupt nicht bewusst. Das ist uns überhaupt nicht bewusst. Diesen stofflichen Reichtum in unseren Köpfen gilt es zu erkennen, zu mobilisieren, zu organisieren und die Praxis umzusetzen. Wir sind die Fachkräfte für den Umbau. Das wäre übrigens auch mal eine schöne Losung für einen Gewerkschaftskongress, weil auch die Gewerkschaften müssen sich natürlich völlig ändern. Müssen letztendlich weg von der Lobby der Arbeitskraftverkäuferinnen, weil das keine Perspektive mehr hat. Aber die Gewerkschaften haben ein unheimliches Plus, dessen sie sich großteils noch gar nicht bewusst sind. Sie sind nämlich die mit Abstand größte Organisation der Fachleute für den Umbau. Und Gewerkschaften, die sich auf den stofflichen Reichtum konzentrieren würden, könnten eine ganz wichtige Rolle beim Umbau der Gesellschaft spielen in die richtige Richtung. Wer ist also das revolutionäre Subjekt? Wenn man den Begriff haben will, meinetwegen. Oder wer sind die, die es machen können, dass es wirklich emanzipatorisch nach vorne raus geht? Naja, das sind all diejenigen, die drei Kriterien erfüllen. Nämlich erstens, sie haben keinen Bock mehr auf Krise und Existenzangst. Zweitens, sie wollen selbstbestimmt leben. Und drittens, sie sehen ein, dass sie weiter so wie bisher keine Zukunft hat. Das, die das einsehen, die sind diejenigen, die die Entwicklung in die richtige Richtung drängen können. Und dazu als Letztes noch gehört natürlich auch ein Wertewandel. Wir kennen alle diese problematische Rede im bürgerlichen Diskurs, ja, ihr seid ja selber ganz schuld, wenn ihr nicht so viel konsumieren würdet, wäre alles gut. Das ist alles Quatsch, muss man zurückweisen, ganz entschieden, weil da wird natürlich vollkommen die Produktionsweise ausgeklammert. Also natürlich muss man Produktionsweise, ich glaube, dazu habe ich einiges auch gesagt, aber das kann nicht heißen, dass die Frage des Konsums überhaupt keine Rolle spielt. Weil die gehört natürlich unter anderem auch dazu. Also diese Vorstellung, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also die ist ja nun weit verbreitet. zum Teil auch unter Linken oder Linksradikalen. Ja, an allem ist der Kapitalismus schuld, aber ich persönlich habe keine Verantwortung. Da werde ich schon mal sagen, nee, also da muss sich schon auch was ändern, ein Wertewandel. Und die Frage muss stehen, was ist Lebensqualität? Was will ich eigentlich vom Leben? Habe ich lieber 7 Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Es gibt auch eine persönliche Verantwortung. Es gibt eine persönliche Verantwortung. Und 8 Milliarden Menschen können, und zwar heute schon 8 Milliarden Menschen können nicht so viel Fleisch essen, nicht so viel Auto fahren, fliegen, Klamotten tragen, wie heute schon 800 Millionen. Dem muss man sich stellen, auch das gehört dazu. Was ist Lebensqualität? Also es kommt darauf an, dass die verschiedensten Kämpfe und Bewegungen sich verzahnen, gegenseitig erkennen, welches Potenzial sie haben, wie sie sich gegenseitig nutzen können. Klimaschutz, radikale Arbeitszeitverkürzung, Selbstorganisation, Vergesellschaftung und Wertewandel, das ist der Ausstieg aus der Megamaschine. So, jetzt danke ich euch für die Aufmerksamkeit und dann gerne Diskussion.